Was Gott tut, das ist wohlgetan. Was Gott tut, was Gott tut, was Gott tut, das ist wohlgetan. Ihr ist mein Licht, mein Leben. Ihr ist mein Licht, mein Leben. Ihr ist mein Licht, mein Leben. Ihr ist mein Leben. Ihr ist mein Licht, mein Leben. Der mir nichts Böses gönnen kann, nichts Böses, nichts Böses, der mir nichts Böses gönnen kann. Ich will mich ihm ergeben, ich will mich ihm ergeben, ich will mich ihm ergeben, ich will mich ihm ergeben, ich will mich ihm ergeben. In Freud und Leid, ich will mich ihm ergeben. In Freud und Leid. Es kommt die Zeit, es kommt die Zeit, es kommt die Zeit, da öffentlich erscheint die treulich, wie treulich er es meinet. Es kommt die Zeit, da öffentlich erscheint, wie treulich es meint, wie treulich es meint.